bleib doch noch ein bisschen. Nein, nein. Aber nur ein Viertelstündchen. Ich muss jetzt nach Hause. Baby, es regnet doch. Ach, lass mich hin. Baby, es regnet doch. Der Abend war schön. Drum sollst du noch lang nicht gehen. Ganz wunderbar. Du läufst dem Regen nur Gefahr. Die Mutter wird sich schon sorgen. Das gibt sich schon bis morgen. Mein Vater regt sich auf, nicht zu knapp. Später regt sich der wieder ab. Ich war doch schon hier 3 Stunden. Mir scheint nur 3 Sekunden. Ich trinke noch ein letztes Glas Wein. Muss es denn das letzte Glas sein? Die Nachbarn im Baby, es hagelt bald. Die schau nach mir auf. Dafür ist es viel zu kalt. Ich fühl mich ganz wohl. Bestimmt nur in meinem Augen. Doch nicht in dieser Jahreszeit. Ich sollte schon längst nicht mehr hier immer sein. Immer sollst du bei mir sein. Warum schaust du so zärtlich mich Weil an? Weil ich einfach anders nicht Jetzt kann. Hab ich schon Bleib doch Angst. Bei mir. Mein Herz verlangt nach dir. Egal, ich muss raus. Wie süß deine Bluse sitzt. Ich flieg zu Hause Was raus. Was gehst du denn erst nach Haus? Alle Zeit. Ich liebe dich in diesem Kleid. Was kommt davon, wenn ich trinke? Lass doch die Lippen schminken. Die Straßenbahn wird gar nicht mehr gehen. Ach, wer könnte dir widerstehen? Jetzt ist mir's egal. Machst du mich glücklich? Küsse mich doch.